Ihr hört den Sunday Service zu Empfang in Hamburg beim freien Sender Kombinat. Die zweite Stunde, hier geht's weiter mit den Konzerttipps. Was läuft hier die nächste Woche an Konzerten in den Clubs in Hamburg? Zum Beispiel gerade eben Death and Vanilla. Das sind zwei Menschen aus Schweden, aus Malmö kommen sie. Marlene Nilsson und Anders Hansson heißen die beiden und nennen sich Death and Vanilla. Haben gerade eine Platte veröffentlicht vor einigen Wochen mit dem Titel To Where the Wild Things Are. Genau, und das Ganze könnt ihr live erleben am Dienstag, den 15. September im Hafenklang. Also Dream Pop mit ein bisschen 60s-Einflüssen dabei. Nett gemacht. Death and Vanilla am Dienstag im Hafenklang. Am gleichen Tag spielt der große Sofjan Stevens im Meertheater. Das Meertheater, das ist unten am Großmarkt. Und Sofjan Stevens spielt dort, stellt Songs von seinem neuesten Album Carrie and Lowell vor. Zum Beispiel den hier, Death with Dignity. Silence, I can hear you, but I'm afraid to be near you, and I don't know where to begin, and I don't know where to begin. Somewhere in the desert, there's a forest and an acre before us, but I don't know where to begin, but I don't know where to begin. Again, I lost my strength completely. Oh, be near me, tired old mare, with the wind in your hair. Amethyst and flowers on the table. Is it real or a fable? Well, I suppose a friend is a friend, and we all know how this will end. Chimney swift that finds me, be my keeper. Silhouette of a cedar. What is that song you sing for the dead? What is that song you sing for the dead? I see the signal searchlight strike me in the window and of my room. Well, I got nothing to prove. Well, I got nothing to prove. forgive you, Mother. I can hear you, and I love to be near you. But every road leads to an end. Yes, every road leads to an end. Your apparition passes through me in the willows and five red hens. You'll never see us again. See us again. Ja, Sufjan Stevens, wie zu seinen besten Zeiten hier, der Song Death with Dignity vom Album Carrie Anne Lowell. Genau solche Musik hat er früher auch gemacht bei seinen ersten Alben. Dann gab es zwischendurch eher so ein paar Kunstgeschichten und jetzt wieder ein wenig zurück zu den Wurzeln. Er hat sich also rar gemacht musikalisch, ist auch nicht so häufig in Deutschland unterwegs auf Tour. Also auf jeden Fall hingehen. Sufjan Stevens spielt am Dienstag, den 15.09. im Meer Theater, das ist unten beim Großmarkt, das ist da irgendwo Richtung Deichtorhallen, noch ein Tick dahinter. Und es gibt ein Vorprogramm, Mina Tindl, eine Dame, ich glaube, sie kommt aus Frankreich, bin ich so hundertprozentig sicher, habe ich hier auflegen für euch mit ihrem Song I Command. The shore is closed. I've known. Das war also Mina Tindall, die spielt im Vorprogramm von Sufjan Stevens am Dienstag, den 15.09. im Meertheater. Sufjan Stevens auf jeden Fall ein Künstler, den man mal gesehen haben muss. An dieser Stelle also eine ganz, ganz warme Empfehlung von meiner Seite aus. Am Mittwoch dann, den 16.09. spielen Blank Realm im Hafenklang. Die kommen aus Australien, waren erst vor gefühlt einem Jahr in Hamburg, haben damals im Aalhaus gespielt. Jetzt haben sie inzwischen eine neue Platte veröffentlicht mit dem Titel Illegals in Heaven. Davon hier der Song Palace of Love, Blank Realm, hören wir. We'll be right back. Popmusik aus Australien. Das waren Blank Realm. Die spielen live am Mittwoch im Hafenklang. Eben gerade hörten wir ihren Song Palace of Love vom neuesten Palace of Love vom neuesten Album Illegals in Heaven. Ebenfalls am Mittwoch gibt es eine Release-Party und zwar von dem neuesten Album von F.S. Blum-Bastik alias S.S. Blum mit dem Titel Rhythms and Biscuits. Gab es bereits in der ersten Stunde zu hören, dieser Song oder dieser Künstler. Release-Party findet statt am Mittwoch im Goldenen Pudel Club. Dabei sind noch Pingi-Pung-DJs, weil auf diesem Hamburger Label wird dieses Album veröffentlicht. Dann am Donnerstag gibt es Musik von Admiral Fellow im Molotow. Die haben gerade eine Platte veröffentlicht. Ihr drittes Album trägt den Titel Tiny Rewards. Und hier kommt ihr Song, der da heißt Building. Hast du dich ausgesucht hier? Building as Foreign. Genau, hier kommt Admiral Fellow. With the start we had, amazes me from humble backyard brawl and smiles to zero on the gauges. Those tea leaves, a paper straw, a nylon fumble, a shaky jaw. 'Cause we wore boots, football straps, some strange clothes for a first kiss. And I'll point out the signs, the ones that people that don't know don't care a jot for. Double hedges, a single shop, that square of grass that we wrestled on. I love to come back, it's making me tall. But when I get there, there's nothing at all. Cluster of people hand in hand, hang at odds with the sods who inhabit there. We marked our heights by the door. I was sad to leave through in that September storm. Sadder still to return each winter, hoping to find something more than a building full of strangers. The living room soaked up more tears than it's had conversations. I love to come back, it's making me tall. But as Foreign hieß dieser Song hier von Admiral Fellow vom neuesten Album Tiny Rewards. Die Band kommt aus Glasgow, klingt gar nicht nach Glasgow vom Sound her. Aber egal, sie spielen live in Hamburg und zwar am Donnerstag, den 17.09. im Molotow. Im Hafenklang am gleichen Tag zu Gast ist Daedalus im Rahmen der Off the Radar Clubnacht, habe ich hier aufliegen, mit einem älteren Song, der aber extrem gut ist. Make it so, hier kommt Daedalus. Ziemlich poppiger, tanzbarer Track von Daedalus. Der ist ansonsten auch sehr viel introvertierter unterwegs, elektronisch und spielt live im Hafenklang oben im Goldenen Salon am Donnerstag, den 19.07. Großer Musiker aus Los Angeles kommt er, glaube ich. Ja, dann machen wir weiter mit Samstag, den 19.09. Paul Smith and the Intimations, der Der Sänger von Maximo Park spielt live mit seiner neuen Band im Molotow am Samstag. Musik dazu gab es schon in der ersten Stunde zu hören. Ebenfalls am Samstag im Freundlich und Kompetent, das ist mit der Hude in der Gertigstraße, spielen Consolers. Das sind drei Musiker aus Berlin, Leipzig und Frankfurt, die ja so ein bisschen Surfrock machen. Fragezeichen. Hier kommen sie mit Honey Hours. Honey, I was on my brain. This is when I learned that my feelings can't wait. When time makes a loop around me, I'm flying. I don't really care today. Yesterday's all the same anyway. Looking on how the hours go round. Oh, loneliness is such a drag. Also Consolers klingt musikalisch ein bisschen, als wenn Kurt Cobain bei den Chili Peppers an den Vocals aushelfen würde. Ja, das war der Song Honey Hours. Die Band, die Consolers, könnt ihr live erleben im Freundlich und Kompetent. Und zwar, das ist am Samstag, den 19.09. Dann am Sonntag, den 20. September, spielt die Regierung. Die Band um Tilman Rosmi wurde wieder vereint. Und ja, ich bin wahrscheinlich alte Lieder im Knust. Habe ich jetzt nichts für euch dabei. Stattdessen machen wir weiter mit Montag, den 21.09. La Luz spielen im Aalhaus. Die haben gerade eine neue Platte veröffentlicht. Titel ist Where the Shrine. La Luz, eine ja, Frauenband aus Seattle. Hier kommen sie mit You Disappear. Disappear. Das waren La Luz, vier Damen aus Seattle, wie gesagt. Die haben gerade ihre zweite Platte veröffentlicht mit dem Titel Where the Shrine. Musikalisch klingt's, ja, so eine Mischung aus 60s Girl Pop, aber mit ganz viel Surf-Gitarren dabei. Und das machen sie ganz gut auf der Bühne. Sollen sie nicht nur angeblich Musik für das Publikum machen, sondern primär für sich selbst. Das verspricht spannend zu werden. La Luz spielen nächsten Montag, das ist der 21.09. im Aalhaus und das ist hier Konzerttipp der Woche vom Sunday Service. Ein weiterer Song ist hier zu hören mit dem Track Don't Wanna Be Anywhere. Los hörten wir mit ihrem Song Don't Wanna Be Anywhere. Die vier Damen spielen im Aalhaus nächsten Montag, den 21.09. Und das ist ihr Konzerttipp der Woche an dieser Stelle vom Sunday Service. Ebenfalls am Montag spielen Live in Film, eine Band aus England im Molotow. Die haben gerade eine Platte veröffentlicht. Here It Comes heißt diese. Davon der Song Get Closer. So think you should have. Well, it's wrong that nothing's wrong. You don't really see yourself. The best and the worst of all. You gave them everything that's left. Take in another breath. Gaze at the breaking shore. As they say, they're coming back when you're gone. See the old house. What's that? Lovers creeping up the back stairs into the cuckoo. Outside, or I couldn't get your name right. Till we take a wrong turn, broken down in the dark of the country. Well, it's wrong that nothing's wrong. You don't. The best and the worst of all. You gave them everything that's left. Take in another breath. Gaze at the breaking shore. As they say, they're coming back to knock down the concrete wall. To knock down the concrete wall. To knock down the concrete wall. If you answer honestly, I'm sorry that it's not quite how you thought it would be. It's always the fucking same, just the same. You and me, come round, well I'd really like to see you. We could watch the television, you could cook a pizza. Laugh, you're loud, you shout, you're proud. We'll sit down in the corner, disappear into the background. Zu diesem Song kann man doch live wahrscheinlich richtig abgehen. Get Closer, das waren Live in Film. Das Quartett aus London spielt nächsten Montag, den 21. September im Molotow. Dann noch ein Tipp für das Übel und Gefährlich am nächsten Montag. Da spielen live Novella. Novella ist das Projekt der aus Brooklyn stammenden Komponistin, Gitarristin, aber auch Filmmacherin Sarah Lipstate. Und hier kommt von ihrem Album Fantastic Planet der Song mit dem Titel Rubicon. Tja, klingt schon so ein bisschen esoterisch und nach alten Krautrock. Sounds. Das waren gerade Novella, eine Dame mit dem Namen Sarah Lipstadt. Als Novella macht sie Musik, Rubicon der Song und das Ganze vom Album Fantastic Planet live zu erleben. Nächsten Montag, den 21.09. Übung gefährlich, schätze mal dann eher im kleinen Turmzimmer. Soviel zu den Konzerttipps hier vom Sunday Service. Nächste Musik kommt von einer Band aus Berlin. Die nennen sich Alles Gut. Dazwischen noch ein Schrägstrich. Das sind einmal Susan Pawlak und dann Olaf Langner. Die machen schon ziemlich lange Musik, nicht zusammen, aber in verschiedensten anderen Konstellationen. Jetzt aber als Alles Gut haben sie eine EP veröffentlicht, die heißt ILD. Und ILD steht für Ich liebe dich. Und sie haben zum Beispiel bei einem Song auch eine singende Säge dabei. Die hören wir hier mit Schwelgen. Ganz einfach bricht deine Welt zusammen. Alles gut, hörten wir gerade. Ein Duo aus Berlin von ihrer ILD-EP, auf der 6 Stücke zu finden sind, hörten wir Schwelgen. Unsere singende Säge, immer wieder gerne gehört. The Moonfires sind eine Band, ich glaube, die kommen aus Dänemark, machen so, ja, sagt man, Soul-Musik, ein bisschen Afro- und Funk-Einflüssen dabei. Black Sugar heißt das aktuelle Album dieser Band und hier kommen sie mit Don't Let the Shadow.